Deutschlandfunk. Nachtradio. Das Thema heute, The Thin White Duke, Klein Universum, David Bowie zum Soundtrack, begrüßt Sie Thomas Elbern. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. To be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Yeah. I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strange. Changes. Where's your shame? You've left us up to her next to me. Time may change me. You can't twist time. Strange fascination. Wohl kaum ein anderer Titel aus dem Repertoire des David Bowie steht mehr im Zeichen des Künstlers selbst. Changes, Veränderungen, Entwicklungen hat Bowie im Laufe seiner Karriere genügend mitgemacht, teilweise forciert und heraufbeschworen. In diesem Soundtrack geht es um das kleine Universum David Bowie, der in fast 40 Karrierejahren wohl fast nichts an Stilen, Masken und Images ausließ. Man könnte diese Sendung nur mit seinen Hits füllen, aber die werden dem Thema alleine nicht gerecht. Kontraste, das Wort trifft es wohl eher. Und dieser Soundtrack steht ganz im Zeichen von Kontrasten, um das Thema David Bowie möglichst vielseitig zu präsentieren. Deswegen jetzt im Gegensatz zu dem schaulichen Changes das technoide Little Wonder. Little wonder, you little wonder. I'm getting it. Little Wonder vom Bowie-Album Earthling, das 1996 erschien. Wenn man heute in Secondhand-Vinyl-Shops unter B sucht, taucht garantiert ein David Bowie-Album auf. Meistens ist es das Album Let's Dance, das zu Bowies größten Erfolgen zählt, von dem er sich in den 90ern gerne distanzierte. Die späten 80er waren Bowies extrem kommerzielle und Mainstream-kompatible Zeit. Während die restliche Musikwelt gerade in den Nachwehen des Punk und New Wave lag, kam Bowie 1984 mit Loving the Alien um die Ecke. Yeah. Abdul-Majid zu finden auf einem der bemerkenswertesten Alben von Bowie, All Saints Collected Instrumentals 1977 bis 1999. Hier sind alle Instrumentalstücke zu finden, die Bowie zusammen mit dem Soundtüftler Brian Eno gemacht hat. Viele atmosphärische Klangcollagen finden sich hier und das zeigt, dass die Person Bowies viele Gesichter hat. Ich stelle mir das wie eine große Plattensammlung vor, wo sich Jazz und Pop, Klassik und Moderne nicht ausschließen. Mal ganz davon abgesehen, hat Bowie ja noch neben seiner Musik noch andere Steckenpferde, Malerei und Schauspielerei zum Beispiel. Doch bei allem Erfolg, den Bowie seit den späten 70ern gehabt hat, sollte man nicht vergessen, dass der London Boy auch schon in den 60er Jahren aktiv war und da war es mit dem Erfolg noch lange nicht passiert. Als Folksänger mitten im Swinging London war Bowie einer von vielen und tingelte durch die Clubs. Aus dieser Zeit stammt dieser Song, The Laughing Gnome. I was walking down the high street when I heard footsteps behind me, and there was a little old man, the scarlet and grey, chuckling away. Well, he trotted back to my house and he sat beside the telly with his tiny hands on his tummy, chuckling away, laughing all day. Oh, to report you to the gnome office. I'm a laughing gnome and you can't catch me. I'm a laughing gnome and you can't catch me. Said the laughing gnome. Well, I gave him roasted toadstools and a glass of dandelion wine. Then I put him on a train to Eastbourne, carried his bag and gave him a fag. Have you got a light, boy? Yeah, where do you come from? No man's land. Oh, really? In the morning, when I woke up, he was sitting on the edge of my bed with his brother, whose name was Fred. He brought him along to sing me a song. All right, let's hear it. Yeah, what's that clicking noise? That's Fred. He's a natural gnome. Ha, ha, ha. I'm a laughing gnome and you can't catch me. Ha, ha, ha. I'm a laughing gnome and you can't catch me. Owner, I'm a gnome anyway. Haven't you got a gnome to go to? No, we are nomads. Didn't they teach you to get your hair cut at school? You look like a rolling gnome. Yeah, not at the London School of Economics. Now they're staying up the chimney and we're living on caviar and honey. Because they're earning me lots of money writing comedy pros for radio shows. It's the gnome service, of course. Ha, ha, ha. David Bowie hatte seinen ersten großen Erfolg eigentlich als Band, deren Aushängeschild er war. Ziggy Stardust in The Spiders vom Mars. Er galt als einer der Protagonisten des Glamrock, da wo Musiker aussehen wie Transvestiten und wo die eigentliche Show mindestens genauso wichtig war wie die Musik. Ziggy Stardust in The Spiders vom Mars haben wohl in fast jeder englischen kleinen und Großstadt gespielt und 1973 zum Abschluss ihrer Tour gab es das Konzert im Londoner Hammersmith Odeon, was nicht nur in die Rockgeschichte einging, weil es gefilmt wurde. Ein unglaublicher Moment war, als Bowie die Zuschauer wie seine Bandkollegen damit überraschte, dass es das letzte Konzert von Ziggy Stardust ist. Das Ganze ist dokumentiert auf dem Album zum Film. Hören wir die Lou Reed Velvet Underground Coverversion White Light, White Heat und dann die besagte Abschiedsrede und symptomatisch den letzten Song des Konzertes Rock'n'Roll Suicide. Everybody, this has been one of the greatest tours of our life. We really, I'd like to thank the band. I'd like to thank our road crew, and I'd like to thank our lighting people. Of all the shows on this tour, this particular show will remain with us the longest, because not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you. time takes a cigarette, puts it in your mouth, pull on your finger, then another finger, then your cigarette. Well, the wall to wall is calling, it lingers, but still you forget. Oh, you're a rock and roll suicide. You're too young to lose it, but you're too old to lose it. And the clock waits so patiently on your song. Well, you walk past the cafe that you can't eat when you've lived too long. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. Now the ship breaks a snarling as you stumble across the room. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sunlight blast your shadow. Don't let the milk float bind your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You got your head all tangled up, but if I can only make you care. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you've been, no matter when or where you see, all the knives seem to lacerate your brain. I've had my share, now I'll help you with the pain. You're not alone. Just turn on with me, and you're not alone. Just turn on with me, and you're not alone. Just give me your hands, 'cause you're wonderful. I said, give me your hands, 'cause you're wonderful. Ich habe es schon mal erwähnt, mit Let's Dance feierte Bowie einen seiner größten Erfolge. Als dieser Titel im neuen Jahrtausend wieder erschien, war es der Remix, der den Akzent setzte. Typisch für Bowie sind gerade bei diesem Song komplett andere Elemente eingewoben. Bollywood lässt grüßen. Einer der größten großen Gaben von Bowie war immer schon das Gespür für aktuelle Trends und das sich selbst in diesen zu platzieren. Hören wir Let's Dance im Club Bolly Extended Mix. Im nächsten Jahr wird David Bowie 60. Sein letztes Lebenszeichen als Solokünstler war das Album Reality, bei der er als Singer-Songwriter zur Gitarre zurückkehrte. Hören wir von 2003 Bowie mit Fall Dog Bombs. Ich habe im Laufe meiner Interviews als Musikjournalist leider Bowie nie direkt getroffen, aber interessante Meinungen und Standpunkte über ihn gehört, zum Beispiel von Gary Numan, der in den frühen 80ern große Erfolge feierte. Der hatte immer ein Problem mit David Bowie oder, wie er sagte, David Bowie mit ihm. Das ging so weit, dass Bowie nicht mit Numan in einer Top-of-the-Pop-Show auftreten wollte. Auch wenn man Bowie immer wieder Arroganz vorwarf, wenn man überlegt, wie viele Nachahmer er in seiner Karriere auf den Plan gerufen hat, die eine ähnliche Position im Rockbusiness besetzen wollten, ist es irgendwie auch kein Wunder. In den 70ern, vor allen Dingen in den 80er Jahren, hat Bowie bravourös auf allen möglichen Trendwellen gesurft, sehr oft als einer der ersten, beispielsweise Disco Sound vom Album Diamond Dogs 1984. party. I'm looking for a sign. I'm looking for the treason that I knew in 65. Beware the South is yours. Oh, 1984. Conceal a secret memory. You laid out an all-night movie roll. You said it would last, but I guess we enrolled. Ich habe es schon mal erwähnt, Bowie gab es auch als Schauspieler. Gab es deswegen, weil man ihn schon längere Zeit nicht mehr in aktuellen Filmen sah. Über seine schauspielerischen Qualitäten kann man sicher streiten. Seine Paraderolle war sicher Der Mann, der vom Himmel fiel von Nicolas Roeg. Eine Rolle, die er auch nach dem Film so schnell nicht wieder ablegte. Überzeugend fand ich ihn auch in der Rolle des Andy Warhol im Film Basquiat von Julian Schnabel. Hätte er in den 70er Jahren schon geahnt, dass er den mal spielen würde? Ich denke nicht, aber der Song über den Künstler, den hat er damals schon gemacht. It's Warhol, actually. What did I say? Hole. It's Hole. As in holes. Andy Warhol. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like Hole. Andy Warhol, take one. Ah. Are you ready? Yeah. Like to take a cement fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. But the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired. Andy, take a little snooze. Tie him up when he's fast asleep. Send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue. What a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's a scream. Hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol, looks a scream. Hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Stunde bis zu den Nachrichten vom Bowie Instrumental Album All Saints, den Titel Weeping Wall. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.